Good morning, good morning, our wonderful friends all over the world. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde auf der ganzen Welt. Let us continue with verse 13 in 1 Corinthians chapter 10 in the Passion. Lasst uns mit Vers 13, 1. Korinther Kapitel 10 in der Passion fortfahren. We all experience times of testing. Wir alle erleben Zeiten der Prüfungen. Which is normal for every human being. Das ist normal für jeden Menschen. I really like that. Das gefällt mir sehr. I tell you why I like this. Ich sage dir, warum ich das so mag. Because yesterday I heard a very great authority in human behavior say the following. Weil ich gestern eine sehr starke Autorität in Bezug auf menschliches Verhalten Folgendes sagen hörte. It's a guy, I think he has two or three doctorates. Es ist ein Mann, der zwei oder drei Doktortitel hat. One is in theology and one is in human behavior. Einer ist in Theologie und einer im Bereich menschliches Verhalten. And here is what this guy said. Der Mann sagte Folgendes. He says, one of the first things that all parents should teach the children. Eines der ersten Dinge, die alle Eltern ihren Kindern beibringen sollten, ist. That life is not fair. Dass das Leben nicht fair ist. He said, because children grow up thinking life has to be fair, but life is not fair. Er sagt, denn Kinder wachsen in dem Gedanken auf, dass das Leben fair sein muss, aber das Leben ist nicht fair. And then when difficult things come in the life of the child, it messes up the life of the child because it messes up his heart. Wenn dann die schwierigen Dinge im Leben kommen, bringt das Leben des Kindes durcheinander, weil es sein Herz durcheinander bringt. I thought, man, that's incredible. Ich dachte, das ist genial. So think about it. Überlege. Paul is telling us that we all experience time of tests. It's part of life. Paulus sagt uns, dass wir alle Zeiten der Prüfungen erleben. Das ist Teil des Lebens. Do you know what is interesting? Weißt du, was interessant ist? Interesting is that no testing can cause you pain, can cause you suffering. Interessant ist, dass keine Prüfung dir Leid zufügen kann. It can only pain. Cause you pain. Sie kann dir nur Schmerz bereiten. Suffering is what you choose. Zu leiden ist das, was du dir aussuchst. So, when testing comes to me and it hurts, I choose if I allow to turn it into suffering. Wenn mich also eine Prüfung trifft und schmerzt, entscheide ich, ob ich zulasse, dass sie sich in Leid verwandelt. If I make myself the victim, I will now suffer. Wenn ich mich zum Opfer mache, werde ich jetzt leiden. If I understand here, this is part of life, that's what humans go through, but I'm more than a victor in Christ, I will not suffer. Wenn ich hier verstehe, dass dies ein Teil des Lebens ist, den wir Menschen durchmachen, ich aber mehr als ein Sieger in Christus bin, werde ich nicht leiden. So, pain is involuntary. Suffering is what you choose. Schmerz ist also unfreiwillig. Zu leiden ist das, was du dir aussuchst. One day I do a whole teaching about that. Eines Tages werde ich eine ganze Lehre darüber halten. So, Paul is letting us know that, listen, don't play the victim when you go through times of testing. It's normal. Paulus lässt uns also wissen, hört zu, spielt nicht das Opfer, wenn ihr durch Zeiten der Prüfungen geht. Das ist normal. Do you know, there is something so, so, so important how we can pass well through times of testing. Es gibt etwas so, so Wichtiges, wie wir gut durch Zeiten der Prüfungen gehen können. I'm just going to give you some very practical and personal keys that have been incredible in my life. Ich gebe dir jetzt ein paar sehr praktische und persönliche Schlüssel, die mir in meinem Leben unglaublich geholfen haben. In time of testing, the first thing you need to do is say thank you, Jesus. In Zeiten der Prüfung ist das Erste, dass du sagen musst, danke, Jesus. You know, some people say to me, Reinhard, it's hard to say thank you, Jesus, in time of testing. I said, only because you're full of unbelief. Einige Leute sagen mir, Reinhard, es ist schwer in Zeiten der Prüfungen, danke, Jesus zu sagen. Ich antworte, nur weil du voller Unglauben bist. And then they think, I have no compassion, but I do. Dann denken sie, ich hätte kein Mitgefühl, aber das habe ich. I'm just honest and trying to help people. Ich bin nur ehrlich und versuche, den Menschen zu helfen. Why do you have no faith, or why don't you live by faith? If in times of testing you don't say thank you, Jesus. Warum hast du keinen Glauben oder warum lebst du nicht im Glauben, wenn du in Zeiten der Prüfung nicht Danke, Jesus sagen kannst? Look. Schau. If you truly believe, wenn du wirklich glaubst, that everything works together for your good, dass alles zu deinem Besten ist, including your testing, auch deine Prüfungen. And if you don't say thank you Jesus for the testing, that means you don't believe it will be for your good. Du aber nicht sagen kannst danke Jesus für die Prüfung, bedeutet das, dass du nicht daran glaubst, dass es zu deinem Besten sein wird. See? Siehst du? So thank you Jesus in time of testing expresses your faith. Ein Dankeschön Jesus in Zeiten der Prüfungen drückt somit deinen Glauben aus. The second thing that you need to do very practically. Die zweite Sache, die du ganz praktisch tun musst, is say, Lord, please will you show me what I can learn from this? Ist zu sagen, Herr, bitte zeig mir, was ich daraus lernen kann. I'm going to give you some incredible practical keys here, guys, to change your life. Leute, ich gebe euch hier einige erstaunlich praktische Schlüssel, die euer Leben verändern können. So second question, Lord, what are you trying, what can I learn from that? Die zweite Frage lautet, Herr, was kann ich daraus lernen? The third question is, die dritte Frage ist, look at your reaction in the testing and remember, schau dir deine Reaktion auf die Prüfung an und denk daran, that your reaction in the time of testing is a mirror of your own heart. Dass deine Reaktion in der Zeit der Prüfung ein Spiegel deines eigenen Herzens ist. So, however you react shows what's gone deep, going on deep inside of your heart. Wie auch immer du reagierst, zeigt, was tief in deinem Herzen vor sich geht. Do you shift blame? Do you get angry? Do you lose your patience? Schiebst du die Schuld auf andere? Wirst du wütend? Verlierst du deine Geduld? Whatever there is, look at it very, very carefully. Was auch immer es ist, schau es dir ganz, ganz genau an. And then you say. Und dann sag. Oops, that's not nice what's going on there in my heart. I need to fix that. Oops, das ist aber nicht schön, was da in meinem Herzen vor sich geht. Das muss ich in Ordnung bringen. Or you say, oh, I'm so thankful that my heart has changed so much and I can recharge in the middle of the testing. Oder du sagst, oh, ich bin so dankbar, dass mein Herz so verändert ist und ich mich mitten in der Prüfung freuen kann. And then the next question you ask. Dann stellst du dir die nächste Frage. Is the question a consequence of something I did wrong? Ist die Prüfung eine Folge davon, weil ich etwas falsch gemacht habe? Because if it is, you have to bear the consequences and quickly learn from it. Denn wenn ja, musst du die Konsequenzen tragen und schnell daraus lernen. Never, never, never, never play the victim, people. Nie, nie, nie. Spiele nie das Opfer. It doesn't matter in what situation, the moment you play the victim, your life is going to have a lot of suffering. Es spielt keine Rolle, in welcher Situation du bist. In dem Moment, in dem du das Opfer spielst, wird dein Leben viel Leid bringen. I've learned this so long time ago. Ich habe das schon vor langer Zeit gelernt. So once you understand these incredible simple keys and these practical things, sobald du diese erstaunlich einfachen Schlüssel und diese praktischen Dinge verstehst, your life will be as happy as ours is. Wird dein Leben genauso glücklich sein wie unseres. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.